Von heute wollen wir berichten von der Fletcher. Das ist der Fletcher. Es war von der Friends von mein. What I found the other day in a dictionary. Oh, believe me, I cook the dictionary. Cook for the word fletchen. What is for the zehn? For the zehn fletchen. Aber der zehn fletchen ist nicht der Fletchering. For the Fletchering is under. Der Fletchering ist von der Fletcher. Der Horatius Fletcher. Der ist mein Mann. Und lebte 1849 to 1919. Dieser Fletcher, wo der Bericht ist von, der ist ein Freund von mein. Der ist der Ami, der von der Hus wechlob, wenn der was only 9 years old. Oh, der was denn in Nantucket und wurd smutje on a big Walfangschiff. What is not der Riesen, why he is in a dictionary? No, der Riesen ist ander. Der came von what discover, what der Fletcher made, wenn der was so fett und breit. Holy Spirit. Aber zuvor, he made Kreise round die Globus. 4 more. Junge, Junge, that was der smutje Fletcher, 9 years old. Der Fletcher love move. Oh, you love travel. Musste immer travelen. So, der saw der Atlantik, der Pazifik. So, China, Japan, the East Indies, Mexiko und Kontinent. Der was der Boy. Der was always on the move. No satisfaction. Never. Moving, moving, moving. Aber von what cleverness der was. Oh Lord, clever to ever. So der means is, that he was always on the move through the world und through the various business. But however what, der Fletcher became very rich. Yes. Der has the connection with 38 different business house. Restless der was. Und ein Millionär he became. He buy silk billig, teuer verkauft. Buy der Chinese Schnickschnack und sell der. Produce der Drucke schwarz, manage der New Orleans Opera. Believe me, he did it, der Opera he managed. Oh, here you see yonder development for them. Der boyish, der ständig Unruh und Zappel Philipp. Wort ist nichts ander denn der werden. Er wird, er wurd, er ward, er wird. Nicht Herr wird, no, er wird. You schnell Kapitel, please, denn es geht jetzt weiter. Over all the years, der various business, der boyish monkeying around, what is der werden? Over all sein Akkumulieren von Pinke-Pinke, Connections, Land, Häus, selten Porzellan, Lackware, künstlerische Objects, schöne Dinners, ganz schöne Popularität, what is der Präsenz in what Magazines Klatsch? Over all sein Akkumulieren, der Fletcher war's nicht content. Never. Der hat sich gestopft und genüdelt. Gestopft und genüdelt. Der ist von ein Nudel to the next. Von ein Trütung to the other. Der war's rappelig, der. Und sein Puste wurde wirklich short. Und sein Fett wurde immer mehr und mehr. Und wenn he was fief und feidig, der Fletcher war's almost 4 Zentners schwor. Heavy. Und denn, da war's ein Funeral von General Grant, wo Fletcher mit Van von seine Friends was invited. Und they were fat, both of them. They were verspätet und mussten sprinten. Fat as both they were. Und ein Block is what they make. Und denn? Sie waren out of Puste. The heart's gone crazy. Und, so schreibt der other Dickie, Baron Randolph Natalie sein Name, we pufften und we bläsen, we were red in the face und kurzwindet, we were knocked out. Some experience that was mit what japsen und ne schnapp Luftschnapp. Und noch eine came. Der Lebensversicherung it was, what said. Sorry, Herr Fletcher, we can't not carry dein Risiko. You are too fat. Oh, Fletcher was untröstlich. Sad Fletcher. Der ging home. Und it was der Depression, what had him then. It was zu viel for dieser fat man. Der was finished erstmal. Nun, der Pussy Belly Fettwanst von you. You listen. Und der Adder auch. Denn what Fletcher has durchgemacht, er did es für all von uns. We learn. Der, he said, an sein schnöde Chippendale-Dish und was verzweifelt. Die Kaffee, die Tee, die Fleisch, die Soße, Böhr. Nichts tasty, nichts schmeckte Fletcher mehr. Und denn auch noch die Frau Fletcher, die said to der Fletcher, Honey, so fat you are, you can't not move anymore. Das gave him der Rest. Elbows auf den Tisch, den fette Wangen in sein Hands, stared der Fletcher tumm vor sich hin. Der appellt Gott, ihn zu helfen. Oh Lord, help me. Das war sein Seufzer nur. Und Fletcher, unattraktiv. Kein Anblick für kein Gott. Keins Lords Hilfe. No, nicht für diese fette Menschschwitze. Und so, he said der ohne ein single move. Only sein Zunge lebte noch. Der da fand ein Krumel in Wand von der Abseiten von Wortfresse. Dies Krumel, der moved und played mit und jagtet, bis der was flüssig. Und denn, es lief von alleine herunter. It was dies Krumel, what we have to thank for für ein neue Period in Fletcher's life. Der Kröning, der Gloriost, in which der became international famous mit sein Kreation called Fletcherism. Wo der Bericht ist von. Here we go. ...1894, ein Jahr bevor den dänischen Dr. Hindhede begann sein Minimum-Experiment mit seiner Tochter, dies Krümel passiert Fletchers Frot. Eine Mundart war's meist born, nicht ganz. Der internationalen Wortschöpf muss noch warten. Und Fletcher, in seinen Depressivpatsche, set noch ein Weilchen. Hajo Tage, tuck, wenn er rejected jede Leckerbissen. Der has not spöken ein Wort, der has verkrummelt sich, der was down mit dem Nerves, verkrochen in den zärtlich Moment von his life. 20 days und nights, da war's von ihm nichts zu sein. In sein Katzenjammer, only some trocken Bröt und Water he had sick brought for his room. Der Rest, he kicked out for the door. He schloppt on a chaise long, but most von the time, there was wandering round on a dove persisch Läufer, giving der blöde Lackwear, der China und Chippendale ein kick once a while. Tränen, der were u see. But as passierten de Örs, der Pondering wurd strong und stabil. Da war's ein klein Change in der Fletcherwesen. After der Toben und aufmupfingen Witzworts, der Kicks in Rage, der bekam schön still und humble. His concern was now a question von life. What Sinn? What goal? What Glück? What Angst? Wer tu? Who me? Who you? Und so der wirkt hin und her, still und demutig von early to late. Und mit mal, der remembered this Krümel, what was an experience von what life, der erst nur der schlemmerig Fettlebeperiod. Oh yes, he remembered the Krümel, von what Galaxy Krümel experience neues Leben regte sich in him. Der Boyisch wurd bescheiden, und zurück, da war sein Erstaunen für alls, for the great Schöpf, spezial for alls you put in der Mouth, what is der Nahrung. Coming von der Bröt und Worte, this it was, what Fletcher nun gave all sein Merkmerk. Nun er checkt, what is notig, what is nicht viel. What is wirklich notig, is der chewing until it swallows itself. What den deutschen Fletcher-Fan August von Borosine calls Speichelknetung. Dies Idee it is, vor den Fletchers Oeuvre ist zentral, und alle paar Seiten da it is wieder. Dies became sein Zentrum, und rings der baut ein Haus. Dat was der Experience mit Wort Krummel in sein Depression. Der Grundstein to sein Theorie von How to Mumph. Der Gut von Gut Kauen, der ist kein Question nicht. Ask der Minister Gesundheit und er say, ist gut. Ask irgendwer und der say, schon lange kauen, das ist gut. Aber der Fletchering ist ander, der has Method. Fletcher, der Krummel in sein Hinterköpfchen, has it all schrieft in dick books. When you chew, der Biss ist mixed mit Saliva. Ist kein Lady, ist der Spucke. You call it what? Proper Mastikation, okay. When you fletcher, kaukaust und chew-chewst, bis it swallows sich selbst. You can't not eat so much. Der Fletcher say, try there, you try. Und sieh, der Brei in dein Stomach muss verdaut werden. What energy is notig for? Much energy. Manchmal too much, dass du nicht mehr denken kannst, anything. You must go for the next sofa, und da you must lie down und schlopst. When you do den Bissen Fletchering, der Stomach say, dank dir, Honey, for the help. Das is because er braucht energy less. Aber wenn he needs energy less, you needs eat is less. Somebody else kann essen. You, Fletcher. Und merk mal, not so much Nahrung notig. Dem Hunger schwind's. Nicht so müde after pudding. Great! So du eatst weniger Nahrung gut gefletschert. Aber der Stomach merkt das. Oh! Gut gefletschert. Thank you, honey. Ich hatte nur energy. You kannst have it zurück. Schenk's dir. Kannst you use for dein Hirn. Kannst think. Und so it is. Davon comes back der Lust. Hello da. Welcome der Lust. Der Fletcher say. You can't eat what you like. Egal, eat it, okay. But fletche das bitte. Was meinst du, what fun dir is mit ein Kartoffel? Eat ein Kartoffel. Was meinst du, what in ein Kartoffel is? Ey, viel. Kein Appetit vor ein Kartoffel? Okay, then, eat egal, what you like. Eat ein Petersilius, ein klein Radieschen oder ein klein Cheese, what you like. Aber fletche it. So zum Beispiel der Fletcher, one day. Der hat ein Hünger für Wort Charlotte Zwiebel. Oh, der Fletcher, den Day, der was crazy for ein Zwiebel only. Hör mal, Wort Fletcher did mit er, Wort er schrieft in sein Book. Ich hab entdeckt, dass ein Fifth von ein Uns von der Midway-Sektion von ein Onion, sometimes called Charlotte, needed 722 Kaukau-Chu-Chus before der was tasted out of existence. Dann der Schwand bei unfreiwilligen Schlück. After dies, der Onion left kein Odor in der Mouth und joined the happy family in mein Stomach. Ja, Wort Fletcher holt sich aus ein Charlotte. Das ist unbelievable. Fletcher, this man. Now there starts ein big Fletcher campaign. Der becomes quick lebendig again. Sein Vision ist der Fletchering Globus, spezial der Fletchering West. Der is it, what needs sein Kaumethod badly. So, daher der Fletcher bis sein seligen End is on a Walz again. Aber not so zappelig as in sein Erstperiod. Fletcher is ein ruhigen Gesell, like what ghost, like what spiritus. However, what Ruhe, what hat Puschen an der Feut. When you look for Fletcher, finst kannst him not. You forget him, und der cross is dein way. Der ist in Dayton oder in Venedig, in Bayern oder in Paris, in London, New York, San Francisco, Kopenhagen, Brüssel, Cambridge oder wo immer. Mude? Never. Aber Fletcher, wie in sein Early Days, kein Satisfaction. Nu der will study Medizin vor giving sein Idee einen scientificen Ruckrat. 1898, der ist in Dayton, Ohio, und hier der ist to check what Immatrikulation. Here there meets Dr. Dewey. Hi, Herr Fletcher. Wie geht es you? Oh, danke, der Fletcher say. Ich bin here to check for Immatrikulation for Medizin. Medizin you want study? Ask dem Dewey ask. Och nö, Fletcher, wot ich nicht machen. You stay, Fletch, stay lie. There's much good. Look what good you has done the Welt mit dein Schlauchkopf. Tis not von wot study Medizin. No. Is von wot boyish in dein Head, dein Spleeny und dein Fimmel. There's ein good one. Stay lie, stay Fletch. Dost not need wot Dr. Tüdel. Der Fletcher answer was. Stimmt eigentlich. So der Fletcher say tschüss to dis. Aber immer noch. Der war's nicht content. Der wants dem Mars move. Der wollt dem Transatlantik-Kabel kräusel. Dem Telefon go wild. Der News go Humpty Dumpty. Der wollt der Rekord meld von überall. Der Leut on the streets go Fletchering. Gut, der war's der Artikels in der Papers und sein Fanschiff, wort fette und fette. Aber von je scientifischen Professors, wort kann proof der Method stimmt genau, da came nix. Wort ist der Nase rumfriesen von wort University Schlaukopfs. Erstmal der says tschüss to USA, goes Europe, makes wort Eurotour. In Holland, der bei wort old holländisch Klapperschäse, mit diese erheizt für Paris. Wenige Monats later, Fletcher is in Venedig. Hier der legt wort Grundstein to sein scientificen acceptance. Hier der meets Dr. Ernst von Sommeren, ein praktischen Arzt only, but still der was von good use for der Idee. Der und sein Freund Dr. Leonardi make der first scientificen Experiment mit Fletcher. Und? Geschockt sind sie. Der geht furchtbar aufkratzt von what discover von Fletcher. Und sofort, Dr. Van Someren holds ein Speech vor der versammelten Doctors in London. Now it goes Humpty Dumpty. Professor Sir Michael Foster, Präsident von Englischen Physiologischen Society, Ritterkommander von Bath, Member of Parliament und ein Fellow von der Royal Society. Der ist impressed. Der schickt seinen Kopf in both directions. Der does not know what think anymore. Okay, Herr Fletcher. Wir kommen nicht drum rum. We make experiments mit you now. Psychischen Bluff. Dies mein Tipp. Aber wie sie, wie sie. Und? Wat war's dat, wat die sie? Die sie, den stimmt genau. Nix, denn den stimmt genau. So, in England, the ding goes rolling. Foster reports to Hopkins, Hopkins to Blumfeld, Blumfeld to Raleigh und der britischen Physiologischen Society recommends kostspieligen Fletcher-Experiments. Besides, in London und other big cities, die Munching- oder Fletcher-Partys are zelebriert. Und Fletcher? Frühlückt. Now der ist in Fahrt. Now der spürt. Jetzt oder nie. Jetzt geht's ran an amerikanischen Professor Chittenden. Chittenden was wort Corfe von der Internationale Physiologists, ein famous man. Sein Ruhm wort, der was überall. Da was kein Doktor wort not knew der Chittenden. So famous was de. Nowadays we know Pavlo, Cannon, Campbell, Metchnikoff, Pasteur. Not so much der Chittenden. Aber at sein time, sein Glory was immense. Der was wort Anführer von all. Der was der biggest von all. Big shot. Wenn Fletcher in England has sein Chewing-Test finished, there goes America again. Going for Chittenden now, for the highest. Bei jedem Meet von der Amerikans Physiologists, jede Kongress, jede Sitzen, der was mit von der Partie. Hat sich einsmuggelt, ohne viel Klöpf-Klöpf, rennen soll rauf auf Podium. Und die Scientifiken already knew him. Ah, da comes der Fletcher, they say. Let's hear, Fletcher, what you hast got mit you für neue Documents von dein Spleeny Munching. Ja, dem Mexican Spaß. Von Fletcher, da war's nur sein Kopf durch die Tür. Und schon, da war's der Ha-ha-ha. Stimmung sofort excellent. Jede was jolly. For them, Fletcher was immer good enough for ein Joke. Für mir nicht. So they say, let's hear it, Fletcher, come on, speak up. Und Fletcher von Kurs, der jumped on Podium und losterlegt. For nix, really for nix. Denn dies Monkey Doctors only heard him jokes, dem billigen Witz war's Idee, not der Truth, what was in jede Wort. Ein Day aber, After Fletcher has had sein Auftritt, der Chittenden leichtsinnig goes to him und say, Herr Fletcher, we all have you very gern. We really like you. Aber what you say is that's bullshit. That's funny. Aber leider bullshit. Leider, leider. Nu der Fletcher. Watch dem. Now der has den Chittenden in sein Fang. Now der lets nicht mehr go. Never. Und as you all know, der can be very tough und convincing. So, after an hour, der Chittenden war soweit. Der has checked what. Nämlich Fletcher will not let go ohne ein Promise von what ernsten Inspektion von der Idee. Chittenden, genervt. Oh shit, der stammelt du selbst. Now I have der Fletcher-Klotz an Bein. Aber Fletcher und Notizing dies, der gets very funny Einfälle. Ja, der kann versüßt im Frust. Und so they both go to Yale University, wo Chittenden is chief von what physiologischen Department. Fletcher ist der Kanickel, Chittenden watches und takes Notiz. Ein little buff, der Notiz is what tiny quantity what Fletcher fletches. Indeed, very little. Not even half the protein standard, und von rest only ein third. Aber not convincing for der Professor. Now, der Fletcher goes into sport. Lifts dem Heavyweight, runs der Marathon, jumps der High, beats der Basket. Supervisor Dr. Anderson von Yale Gymnasium ist schockt. Oh, Jesus, watch dem Fletcher, Mann. This is unbelievable, what the dust. Will der Kösig selbst. Aber the next day, Fletcher ist wieder auf der Matt. Same Programm, same easy, Fletcher laughing. Dr. Anderson gives shocker report to Chittenden. Chittenden gets big eye, dreht rot. Eigentlich he wanted to become the man what lifted one von the greatest physiologischen Bluffs von Centurium. Der say to himself, Na warte, Fletcher, I do der metabolistic test mit you now. Then you kannst confess dein dirty tricks von constant bluff und mogel. Then will fly up dein Schnökern in mein Beck, the secret noodle behind the corner. So, der Watchmen are engagiert now. Fletcher unter constant observation. Kein possible Naschnasch mehr. 6 days go pass. Fletcher, laughing, smiling und fletchering. Chittenden, schon triumphanten Victor, hast schon safe sein Theorie von Raubbau von Body Reserve. Da kam's der Fletcher von der Sports und say to skeptiken Chittenden, Herr Chittenden, now der Moment ist da. I give you now eine Demonstration von Wort Assimilation komplett. Watch it. Fletcher lässt Böx, goes down in a hock, gives ein last smile to Chittenden und lässt sein Shit. Finishes und präsenz der. Chittenden vergeht der Smile, wird bleich und blass, holds fest an dich, trembles, schwitzt, wiegs und... Kein Wort wie himmel von him. Der biggest shock, what kennt kein Worts mehr, was in seine Visage. Late later, he has berappelt himself again. Slow slowly, the finds zurück to Worts. Und dann, endlich, der Confess. Lieber Fletcher, I confess, I was ein Fool, ein Tottel. What we have experienced here ist tatsächlich von Assimilation komplett. Der metabolistic test proves you stimmt. We analyze the ash in that laboratory und, to make this short, you are the winner. Gratulation, mein dir, Gratulation. Und so, der Fletcher has conquered the last Trutz Tower von der scientificen Ignoranz. Professor Chittenden sofort orders ne totalen Testprogramm mit 500 Fletchering Testperson. Der US Army is given die Fletchering Instruktion. Hospitals recommended. Ne Lebensversicherung wants Fletcher for consulting. Und on, dem Ding rolls. Fletcher's room now, der spreads like what Quäkekraut. Sein Books translate in Rusch, Schwedsch, Ungsch, Polsch, Italsch, Dänisch und Deutsch. Ne internationalen Wortschöpf was born by Press and Cable. In Literatur you find a word Fletcherism. By Salomon, O. Henry, J. Blake, Wilson, Irwin Hove, Oshima. In Ladies' Home Journal, All Day Paper, Magazines. In Popular Science Monthly, ein Riesenartikel von Chittenden selbst. Und many more plays und Autors. Der Wort Fletcherism, or Fletcherisieren, to Fletcher. Der is all over the world international language von Jews, Munches oder Fletcherists. 1910, der erste Longtime-Test mit what schwanger woman comes to ein end. Result, the babies are smaller aber tougher than anything, Dr. Borosini reports. Ne Lebenserwartung is high over standard. Shall be about 150 und more. This cannot be said now. Many Fletcher-born babies have died by what Straßenbahn, Automobilistik und World War. In a year 2052, we know more. It is World War I now, und Fletcher still alive, doing sein Job in USA, dem Gulpes Hochburg. Ohne ein Rest, immer volle Tour, niemals Mude. Da comes von Belgien der Cry von what people, der Cry for help. They are starving there. Hungry, hungry they are. Crying for help. Fletcher, der hier dies. Rucki zucki, he has sein Sack packt und off it goes for Belgium for der wohltätig work. Zwar, he does not bring Brot mit sich, aber der has excellent advice. Und besides, he see der great chance for sein Idee, see what Schlachtfeld in midst dem tobing battle von World War I. So Fletcher, in der Front von what 8 million Belgian hungry, der predigt sein Discover von what chewing effect, von what advantage der is, ne reducende food on less than half. Erst, the Belgians don't trust. Was dies Method für ein? They ask. Wir want Mampf, von der Stopfzeug, der Bröt, only ein Krummel bitte. Fletcher, sein Voice now schwills. Dies ist der greatest ein Discover von what modern times, he cry. The advantage is a many. I can't not count them all to you. You try, please, try it. The Belgians still look like what unglaublich, like what stur. Da der Fletcher rips open sein shirt in der cold luft, sein patience gone, der cry, Belgians, listen, looked at me, Fletcher, und you ist gefeit gainst all hunger, disease, Stoffwechsel trouble und Erkältung. This was the last one Fletcher did. 3 months later, there was dead. Killed von what illness called bronchitis. It was the day January 13, 1919, und Fletcher 70 years old, wenn der took sein last breath in ein Kopenhagen Krankenhaus. Dann der died. Ein blöde bronchitis it was what killed him. Diese came von what jugendlichen Übermut. What came von what discover, von how to eat, what make you feel tough und fit. So, dies was der last Erkenntnis concerning der Idee. Watch dem Lebensmuden übermüt after what Fletchering Mampf Mampf.